Der Mexikaner sucht, streichelt, foppt, feiert den Tod, schläft mit ihm. Vielleicht quält ihn die Angst vor ihm, aber er versteckt sich nicht, noch verheimlicht er ihn. Er sieht ihm mit Geduld, Verachtung oder Ironie frei ins Gesicht. Für den mexikanischen Literaturnobelpreisträger Octavio Paz hat sich in Lateinamerika beim Umgang mit dem Tod immer noch etwas aus den prähispanischen Kulturen erhalten, für die das irdische Leben letztlich eine Übergangsphase zu weiteren Daseinsformen darstellte. Auch wenn sich diese Vorstellungen längst mit dem christlichen Glauben an ein ewiges Leben vermischt haben, sind die alten Traditionen immer noch sehr lebendig. Zum Beispiel, dass die Seelen der Verstorbenen nur dann wirklich zur Ruhe kommen können, wenn die Körper ordnungsgemäß bestattet worden sind. Gerade diese Vorstellung hat in Guatemala, wo lange Zeit unter der Militärdiktatur viele Menschen umgebracht und an unbekannten Orten verscharrt wurden, zu einem besonderen Erinnerungskult geführt. Bis heute versucht man, die sterblichen Überreste dieser Märtyrer im Kampf gegen die Militärdiktatur zu finden, um sie dann endlich würdevoll beisetzen zu können. Las osamentas y la historia de la verdad. En memoria nuestros niños. Wir erinnern uns an unsere Söhne und Töchter, unsere Väter und Mütter, Opfer des Völkermords und der Repression der Jahre 1980 und 81. Wir haben um sie getrauert. Damals konnten wir sie nicht würdig bestatten. Diese Verpflichtung gegenüber unseren Märtyrern können wir erst jetzt erfüllen. Pater Juan Vázquez predigt in der Kirche von San Pedro Jocopilas, einem Dorf im Hochland Guatemalas. In keinem anderen Land war die Reaktion der Militärs auf die Rebellion der armen Bevölkerungsschichten so grausam und blutig wie hier. Die Messe hat einen besonderen Anlass. Die Bestattung der Überreste von 46 Menschen, die vor über 20 Jahren ermordet wurden. Ein Messdiener nagelt die letzten Särge mit einem kleinen Stein zu. Niemand hat einen Hammer zur Hand. Die Skelette sind im Laufe des vergangenen Jahres von einem Team ausländischer Anthropologen und Kriminalpathologen ausgegraben worden. There might be a lot of kids among the. Oh yeah, definitely. 17, so. I mean, there's really young. We're gonna have to lift them as we go. This is all baby bones. Baby legs here, baby legs here. It's all on top of two. This stuff right here is part of this. No podemos darnos el lujo de. Dies ist eine ernsthafte technische Arbeit. Den Luxus von Gefühlen können wir uns nicht leisten. Man muss methodisch vorgehen, damit die Aufgabe gut gelöst wird. Für den Laien ist kaum zu erkennen, ob die Wissenschaftlerin grauen Schlamm von den Knochenteilen abstreicht oder Fleisch, Haut und Gehirnmasse. Das kalte Wasser hat die Leichen gut konserviert. Sogar Haare und Fingernägel kommen zum Vorschein. Die Medizinstudentin Rita Estrada legt zwei Knochen in eine Papiertüte und beschriftet sie mit dem Code P13-P14. Esta mandíbula es de niño, no ha cambiado. Die sieht aus wie der Kieferknochen eines Kindes. Er hat vermutlich noch die ersten Zähne. Wir werden das im Labor noch näher untersuchen müssen. Bei den Überresten, die für den Gottesdienst in der Kirche von San Pedro Jocopilas aufgebahrt liegen, konnte in vielen Fällen die Identität der Opfer durch Angehörige, anhand der Kleidungsstücke und durch frühere Zahnbehandlungen festgestellt werden. Jeder, der kann, beteiligt sich an dieser schwierigen Arbeit. Denn die Erinnerung an die Märtyrer der Militärdiktatur hat in der Gesellschaft Guatemalas einen hohen Stellenwert. Das Menschenrechtszentrum der katholischen Kirche hat inzwischen einen Bericht mit dem Titel Guatemala nunca más, nie wieder, veröffentlicht, in dem die Armee für einen Großteil der Kriegsverbrechen verantwortlich gemacht wird. Der Bericht dokumentiert zahlreiche Zeugenaussagen, wie zum Beispiel die einer Maya-Frau aus dem Dorf San Cristóbal Verapaz. Ohne auch nur eine Frage zu stellen, fesselten die Soldaten sämtliche Leute in dem Haus. Dann übergossen sie das Haus mit Benzin und zündeten es an. Die Menschen verbrannten alle. Darunter auch ein Kind von etwa 2 Jahren. So wurden meine Mutter, meine Schwester und mein Schwager mit seinen 3 Kindern grausam umgebracht. In vielen Fällen lässt sich nicht mehr feststellen, wo die sterblichen Überreste dieser Opfer vergraben wurden. Doch durch eine unermüdliche Suche, vor allem durch die Angehörigen, werden immer wieder neue Massengräber entdeckt. Auch Edgar Karnik hat inzwischen die Leichen von 2 seiner älteren Brüder gefunden. Siempre oramos por ellos. Siempre oramos porque. Wir haben immer für sie gebetet. Wir haben sie nie vergessen. Sie waren unschuldige Leute, gute Menschen. Sie sind plötzlich verschwunden. Wir wussten zunächst nicht, wo sie umgebracht wurden. Aber wir haben immer für sie gebetet. Ihre Seelen sind ja lebendig geblieben, bis zu diesem Tag. Deshalb beten wir für sie. Dieser Totenkult hat seine Wurzeln auch im Ahnenkult der Maya-Religion, in der die lebendigen Seelen der Toten immer noch in Verbindung zu den Lebenden stehen und sie in gewissen Situationen beschützen. Ein zentrales Element der religiösen Rituale ist das Feuer. Auf den Stufen zur Kirche von San Pedro Jocopilas hat ein Maya-Priester ein kleines Feuer entfacht. Während er laut zu Christus und zu den religiösen Mächten der Maya-Religion betet, klatscht er heftig in die Hände. Ab und zu wirft er Büchsen mit scharfem Chili als Gaben in die Flammen. In der Hitze des Feuers bersten die Dosen mit einem lauten Knall auseinander. Eine solche Vermischung verschiedener Elemente unterschiedlicher Religionen und Kulturen ist während einer Totenfeier in Guatemala nicht ungewöhnlich. Die Beziehung der katholischen Kirche zur Maya-Religion ist geprägt von einem lebendigen Synkretismus. Die Gebeine der ausgegrabenen Toten sind während des Gedenkgottesdienstes in hölzernen Kästen im Mittelgang der Kirche aufgebahrt. Die Kirchenbänke sind bis auf den letzten Platz besetzt. Auf der linken Seite sitzen die Männer, auf der rechten die Frauen. Fast alle gekleidet in die bunten Trachten der lokalen Maya-Bevölkerung. Weitere 200 Menschen stehen in den äußeren Gängen und im Hof der Kirche. Das Dorf liegt in einer der ärmsten Regionen Guatemalas, in der Provinz Quiché. Ein Großteil der Menschen, die hier leben, sind Angehörige der Urbevölkerung, der Mayas. Jahrhundertelang hat sich die katholische Kirche mit Kreuz und Schwert an der Zerstörung der Maya-Kultur beteiligt. In den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts aber solidarisierten sich viele Priester in Lateinamerika mit den armen und ausgebeuteten Bevölkerungsschichten. In Guatemala beteiligte sich die katholische Kirche am Aufbau von Bildungszentren, Gesundheitsstationen und Landwirtschaftskooperativen. Die damaligen Militärregierungen kümmerten sich nicht um die elenden Lebensumstände der Mayas. Erst als Anfang der 70er Jahre verschiedene Guerillagruppen den bewaffneten Kampf gegen die Ausbeutung organisierten, wurde die Armee eingesetzt. Die Soldaten bestraften jede vermeintliche oder wirkliche Unterstützung der Guerilla. Hunderte Dörfer wurden völlig zerstört. Auch katholische Katecheten und Priester galten als kommunistische Subversive und wurden verfolgt. Im Juli 1980 verließen der Bischof und alle überlebenden Priester die Provinz Quiché, um ihr Leben zu retten. Nachdem die Menschenmenge in der Kirche das Abendmahl gefeiert hat, werden die Holzsärge über die Straßen des Dorfes zum Friedhof getragen. Ein unaufhörlicher Nieselregen durchnässt die Kleider der Trauernden. Pater Juan Vázquez erläutert, weshalb er die Maya-Bevölkerung dabei unterstützt, die Erinnerung an die Ermordeten zu bewahren. Seit der Eroberung, seit der Kolonisierung durch die Spanier haben die Strukturen des Staates in diesem Land die Funktion, Privilegien kleiner Minderheiten zu sichern. Darunter leidet die große Mehrheit, vor allem die Maya-Bevölkerung. Während der Zeit der Gewalt haben uns viele Männer und Frauen ein Beispiel der Liebe und des Friedens gezeigt. Sie wurden ermordet. Ihr Einsatz für die Familie und ihre Gemeinde macht sie für uns zu Märtyrern, zu Heiligen. Sie sind Zeugen der Wahrheit, des Lebens und des Friedens. Unter den Trauernden auf dem Weg zum Friedhof der Gemeinde San Pedro Jocopilas ist auch die Friedensnobelpreisträgerin Rigoberta Menchú. In einigen der Särge liegen ermordete Familienangehörige ihres Ehemanns, Angel Camille. Etwas außer Atem vom Anstieg auf der steilen Straße spricht sie über die Folgen der politischen Gewalt, die Guatemala erlebt hat. Por un lado creo que es un sufrimiento muy grande Es ist ein großes Leid, nach 20 Jahren die Verwandten endlich in einem versteckten Massengrab zu finden. An den Leichen sind die Spuren der Folter offensichtlich. Die Wut und die Grausamkeit, mit der sie ermordet wurden. Einige sind zusammengekauert, andere nackt. Heute können wir sie endlich zu Grabe tragen. Aufgewachsen ist Rigoberta Menchú im katholischen Glauben. Seit Jahrzehnten engagiert sie sich für die Rechte der indigenen Völker dieser Welt und arbeitet dabei immer wieder eng mit der katholischen Kirche zusammen. Doch schon als Kind hat sie auch die Kosmologie der Mayas kennengelernt, die spirituellen Grundlagen der Kultur ihres Volkes, die heute für sie wieder besondere Bedeutung haben. Sie selber stammt aus dem Maya-Volk der K'iche'. La Asociación de Mártires no, no solamente con la Iglesia Católica, es el recordatorio. Ich glaube, das Martyrium sollte nicht ausschließlich mit der katholischen Kirche assoziiert werden. Für mich ist es eine Erinnerung an den blutigen Tod Jesu. Alle Gekreuzigten sind Märtyrer, die Vergewaltigten, die Ermordeten, die Gefolterten, die vor ihrer Hinrichtung gedemütigten. Sie alle sind Märtyrer, egal ob katholisch oder nicht. Hier auf dem Marsch zum Friedhof sehen wir nicht nur Katholiken, sondern auch Protestanten, Anhänger der Maya-Religion und Menschen, die keine Religion haben. Aber wir alle sind vereint in diesem Verständnis des Martyriums. Die ganze Welt weiß von der Legende dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit namens Christus und kennt sein geschundenes Gesicht. Cristo y por eso los cristianos lo veneran en todo el mundo por ese rostro desfigurado. Viele der Märtyrer des guatemaltekischen Bürgerkriegs wussten schon lange vor ihrem Tod, dass ihr Leben in Gefahr war. Trotzdem sind sie nicht geflohen. Für Bischof Victor Hugo Martinez, den ehemaligen Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz, ist das auch ein Beweis für die Festigkeit ihres Glaubens. Tiene que haber una coherencia entre la fe y la vida. Es muss eine Übereinstimmung geben zwischen dem Glauben und dem Leben. Ein Märtyrer kämpft für die Wahrheit und er stirbt, weil er sagt, ich lasse mich für meinen Glauben auch töten. Er ist ein Zeuge Christi und spiegelt Gottes Botschaft in seinem Leben wider, indem er dasselbe tut, was Christus getan hat. Er gibt sein Leben für die Gemeinschaft als höchsten Beweis für die Wahrhaftigkeit des Glaubens. Como testimonio máximo de su fe, de su entrega y de la verdad que posee. Im Text von Mercedes Sosa, der Ikone des Widerstandes gegen die Militärdiktaturen in Lateinamerika, heißt es: Nur darum bitte ich Gott, dass der Krieg mir nicht gleichgültig bleibe. Er ist ein großes Monster, das hart gegen die arme Unschuld der Menschen tritt. In Guatemala wird am 30. Juni der Tag der Armee gefeiert. Es ist Tradition, dass an diesem Tag Soldaten und Panzer am Nationalpalast vorbeidefilieren. Opposition zu den offiziellen militaristischen Feiern haben Organisationen der Bürgerkriegsopfer den 30. Juni zum Tag der Märtyrer erklärt. So kommt es, dass auf dem zentralen Platz der Hauptstadt zwei sehr unterschiedliche Gruppen aufeinandertreffen. Täter und Opfer, Mächtige und Opposition, Sympathisanten der Armee und wütende Pazifisten. Die einen singen militaristische Marschlieder, die anderen skandieren, wir werden nicht vergessen und wir werden nicht vergeben. Francisco, ein junger Mann mit langen Haaren, hat sich mit seinen Freunden mitten zwischen die aufmarschierten Soldaten gesetzt. Angehörige der Armee haben während des Bürgerkriegs seine Tante verschwinden lassen. Wir sind hier, um die kollektive Erinnerung zu bewahren. Wir müssen die Mörder daran erinnern, dass es uns gibt. Dass wir sie nicht in Ruhe lassen werden, bevor es nicht Gerechtigkeit gibt für die Verbrechen, die während des Krieges begangen wurden. Zurück im Hochland der Provinz Quiché. Die Kirche des Dorfes San Andrés wurde 1976 durch ein Erdbeben zerstört. Hinter den Mauern der Ruine befindet sich ein Massengrab. Bewohner des Dorfes berichten, dass dort während der 80er Jahre mindestens 60 Personen verscharrt wurden, Opfer der Verfolgung durch das Militär. Diese Leichen sind noch immer nicht ausgegraben worden. Daher gibt es bis heute keinen Ort der Erinnerung für diese Märtyrer, an dem sie würdevoll beigesetzt werden konnten. Die Gedenkfeiern an sie können deshalb nur am allgemeinen Tag zum Gedächtnis der Toten an Allerheiligen durchgeführt werden. Jedes Jahr am 1. November kommen auf dem Friedhof von San Andrés Verwandte und Freunde der Verstorbenen zusammen, um ihrer Toten zu gedenken, so wie überall in Lateinamerika. Am Abend des Dia de los Difuntos, dem Tag der Verstorbenen, sind am Eingang des Friedhofs viele Marktstände aufgebaut, an denen gebratene Hühnchen, geröstete Kartoffeln, heiße Schokolade und Rum feilgeboten werden. Andere Händler verkaufen riesige Blumensträuße und Kränze, mit denen die Angehörigen die Gräber ihrer Toten schmücken. Die Bestattungsunternehmer haben Stände aufgebaut, um Versicherungen bei zukünftigen Todesfällen anzubieten. Auf dem Friedhof hat sich eine Menschenmenge eingefunden. Einige Leute tragen große Pinsel und Eimer voll Wasser und Farbe, mit der sie die aus Beton gemauerten überirdischen Grabstätten anstreichen. Die billige Farbe vieler Gräber ist seit dem vergangenen Jahr schon wieder abgeblättert oder von Moos überwachsen. Die Namen der Toten sind oft nicht mehr zu entziffern. Ein Mann schrubbt mit einem Besen und Seifenwasser ein weißes Grab sauber. Cada año siempre se celebra esto. Se tiene que venir aquí a adornar, poner sus coronas, todo. Aquí están mis abuelos, están mis padres. Wir feiern diesen Tag jedes Jahr. Er hat eine besondere Bedeutung für uns. Wir kommen hierher auf den Friedhof zu unseren Toten. Wir schmücken die Gräber, um sie zu ehren. In meinem Fall sind es die Großeltern und meine Eltern. Auf den Gräbern werden Gaben ausgelegt. Brot, Zigaretten, Alkohol. Familien veranstalten Picknicks und alte Kameraden treffen sich. Das muntere Treiben geht bis tief in die Nacht. Je dunkler es wird, desto ernster werden die Gesichter. Ins Gebet vertieft oder beim Gesang mit Freunden. Um Mitternacht herrscht die Atmosphäre eines gedämpften Volksfestes. Jetzt sind mehrere tausend Kerzen angezündet worden. Maya-Frauen in bunten Trachten tragen Schüsseln voller gekochter Bohnen und Bastkörbe voller gebackener Maisfladen. Sie bleiben bei ihren Toten bis zum Morgengrauen, betend und singend. In dieser Nacht sind die Familien wieder vereint. Den Kindern wird von ihren Großeltern erzählt oder von den Vätern, die sie nie kennengelernt haben. Viele wurden von der Armee verschleppt und ermordet. Diejenigen Angehörigen, die ihre Toten nicht begraben konnten, weil sie eines Tages verschwanden und nicht wieder aufgetaucht sind, sind in die Kapelle des Friedhofs gegangen. In dem kleinen Raum knien Dutzende Frauen, Männer und Kinder. In dieser Kapelle vermuten sie die Seelen ihrer verschwundenen Familienangehörigen.